Ahmed Abdel Samad, können Sie uns einen Eindruck davon vermitteln, wie die Menschen zu Beginn in den einzelnen arabischen Ländern über das Handy kommuniziert haben und wie sie es heute tun? Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mit Tunesien. Dort nahm ja der sogenannte arabische Frühling mit der Selbstverbrennung eines Mannes im Dezember 2010 seinen Anfang. Eine Protestwelle, die am 14. Januar 2011 zum Sturz des Diktators Ben Ali und am 23. Oktober zur Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung geführt hat. Ich will zuerst ein bisschen differenzieren, was bedeutet Euphorie und was bedeutet Skepsis. Wir brauchen beide, wenn wir gesunde Euphorie haben und wenn wir gesunde Skepsis haben. Euphorie, die in Naivität mündet, bringt uns nichts. Und lahme, kalte Skepsis, die uns nur beängstigen sollte, die keine Veränderung herbeibringen sollte, ist auch nicht das, was wir wollen. Wir sollten uns eigentlich davor schützen, vor beiden Negativen. Was in Tunesien geschah, war eigentlich etwas, was sehr langsam gegärt hat. Nicht nur in Tunesien, sondern in der arabischen Welt. Das Erwachsenwerden einer neuen Generation, die anders leben will als die Generation der Eltern. Es geht weniger um Armut und Unterdrückung, sondern es geht um eine neue Generation, die anders sozialisiert ist, die anders kommuniziert mit sich selbst und mit der Welt, die anders denkt über die eigene Kultur und die Welt. Und sie wollte anders leben. Und diese Generation war langsam politisiert worden durch die Medien, auch die neuen Medien, und dadurch wollten sie mehr, sie wollten aufbrechen. Darum ging es in Tunesien hauptsächlich am Anfang. Vielleicht könnten Sie uns einen Eindruck geben aus Ihrer Sicht von den Regierungen, nennen wir sie ruhig Übergangsregierungen, zwischen den alten Formen und den gewollten und sich ankündigenden neuen revolutionären Regierungsformen. Wir wissen ja, wie grauenhaft und lang andauernd Bürgerkriege sein können und wie instabil auch Übergangsregimes in sich sind und wie viele alte Machtstrukturen auf jeder Etappe sich neu zu etablieren auch versuchen. Wie haben Sie die Situation zu Beginn der Rebellion eingeschätzt und wie hat sich die Bewertung im Laufe des Jahres 2011 und jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres verändert? Und wie bewerten Sie diese Veränderungen heute? Ich war auf dem Tahrir-Platz selber im Januar letztes Jahres und deshalb konnte ich mich nicht vor dieser Euphorie hüten. Ich wollte es auch nicht und ich bereue es nicht, dass ich so euphorisch war. Es musste so geschehen. Ich habe gedacht, hier ist eine Generation, die jetzt sofort die Zügel in der Hand nimmt und eine wunderbare Veränderung hervorbringen kann, und zwar sofort. Weil ich diese Massen um mich sah, die sehr, sehr fokussiert war, sehr intelligent, und diese Generation wusste, was sie will, und sie ist sehr stark. Aber was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht um mich gesehen habe, die anderen Krankheiten der Gesellschaften, der arabischen Gesellschaften, die anderen Probleme, die immer da gewesen sind, die ich immer eigentlich auch kritisiert habe. Und das ist das, was diese Revolution eigentlich uns gebracht hat in erster Linie. Nicht eine Reform, nicht eine wirkliche Veränderung, sondern erstmal diesen Kampf, der eigentlich schon längst überfällig war und schon längst stattfinden musste, zwischen den archaischen Seiten einer Gesellschaft und den modernen Seiten. Dieser Kampf tobt gerade. Ich war am 2. Februar auf dem Tahrir-Platz letztes Jahres und habe eine Szene gesehen, die Sinnbild dieses Kampfes war, als die Kamele uns angegriffen haben. Ich habe gesehen, wie ein Kamel über einen Laptop getrampelt war. Und ich habe in dem Moment diese Revolution so verstanden, das ist der innere Kampf der Kultur. Das ist der Kampf zwischen Kamel und Facebook. Das ist der Kampf zwischen den alten, verkalkten Seiten der Gesellschaft und den neuen, modernen Seiten. Und dieser Kampf wird uns noch ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte beschäftigen. Und deshalb sollten wir eigentlich wechseln von kalter Skepsis in einer warmen Geduld. keine brennende Eile, sondern vielleicht brennende Geduld. Wobei das Bild, das Sie eben gebraucht haben, eigentlich das Gegenteil nahelegt. Im Grunde genommen hätte der Laptop das über das Kamel treten müssen, weil die modernen Technologien bei aller Skepsis, die wir ihnen gegenüber haben müssen, die ich besonders stark habe, aber diese modernen Technologien waren ja ein wesentliches Kommunikationsmittel in der Rebellion. Aber Ihr Bild macht mich eher zurückhaltend. Trifft es denn das, was Sie sagen wollen? Ja, weil wir uns gerade auch in der Phase der Konterrevolution befinden. Wer die Geschichte aller Revolutionen gelesen hat, weiß ganz genau, dass keine Revolution es geschafft hat, nach einem Jahr die Ziele dieser Revolution zu verwirklichen. Im Gegenteil, nach der Französischen Revolution, ein Jahr danach, was hatten wir in Paris? Keine Demokratie, keine soziale Gerechtigkeit, wie erwartet, sondern die alten Kräfte haben sich wieder gesammelt und haben eine Konterrevolution geführt. Dann kam der Bürgerkrieg, dann kam das Bürgerheer und Napoleon und dann viel später die Demokratie. Und wir befinden uns jetzt in Ägypten, vor allem im Jemen, in der Phase der Konterrevolution, wo Anhänger des alten Regimes sich neu formieren, die Anführer dieser Revolution diffamieren, inhaftieren und versuchen, zu der alten Politik zurückzukehren. Aber der Genie ist schon aus der Flasche. Das kann man nicht mehr zurückbringen. Der Geist, die Ideen und die Gedanken, die mit dieser Revolution verbunden sind, und ich nenne sie sehr bewusst Revolution, weil ich mittendrin war und das, was geschah, ist eine Revolution. Die Mauern der Angst sind gefallen. Der Begriff Freiheit hat sich etabliert. Der Begriff Selbstbestimmung, der Begriff Würde, das ist eine geistige Revolution, die längst überfällig war. Natürlich die technische Ausstattung, die Prozesse, die werden sehr, sehr lange dauern, aber wo auf der Welt hat es nicht lange gedauert? Vielleicht im Zeitalter des Internets werden die Prozesse eher kürzer als damals. Also wir haben auch keine 500 Jahre wie Europa um diese Prozesse. Die Skeptiker haben immer gesagt am Anfang dieser arabischen Revolution, Freiheit kann man nicht essen. Das stimmt. Aber die gleichen Skeptiker sind jetzt auch sauer, dass die Islamisten an der Macht gekommen sind in Ägypten und teilweise in Tunesien auch und sagen, jetzt kommt Scharia und so weiter und so fort. Dann sage ich genau das, was Sie früher gesagt haben, auch Scharia kann man nicht essen. Die Menschen brauchen eben Arbeit, brauchen Arbeitsplätze, neue wirtschaftliche Perspektiven und das wird natürlich auch zum mehr Pragmatismus führen, auch bei den neuen Eliten, egal aus welchem Lager sie kommen. Die Länder haben kein Erdöl, um sich in die Isolation zurückzuziehen und Erdöl an die Welt zu verkaufen, sondern sind auf Tourismus angewiesen, ausländische Investitionen, Export von Agrarprodukten nach Europa und. Und das wird natürlich auch zu einer Art Pragmatismus auch in der Politik führen. Und für mich ist das Wichtigste, bevor wir die Ideologien und über Scharia sprechen, das muss man ja, muss man über auch solche Vorstellungen sprechen. Aber bevor man darüber redet, sollte man über die Wirtschaft, wie entwickeln sich gesunde Wirtschaften in Ägypten und Tunesien und anderen Staaten, so dass die Massen von jungen Arbeitslosen Perspektiven haben. Bis jetzt haben die Arbeitslosen sich an dieser Revolution nicht beteiligt. Wir machen immer den Fehler und denken, wegen Arbeitslosigkeit gingen die Massen auf der Straße. Überhaupt nicht. Das waren junge, gebildete Menschen aus der Mittelschicht, die sich etwas leisten können, die auch etwas zu verlieren hatten. Die, die nichts zu verlieren haben, die warten jetzt ab. Die fühlen sich ermächtigt, die haben ihre Stimme zurückgewonnen und sie protestieren und sagen, ich will es so haben und ich will es nicht so haben. Und wenn sie die politische und wirtschaftliche Erfüllung nicht haben, dann gibt es eine zweite Welle der Revolution, die sehr, sehr ungemütlich sein könnte. Sind die Gründe für die Fragilität der Demokratisierung in den einzelnen Ländern von so unterschiedlicher Art, dass es nahezu unmöglich ist, zu verallgemeinern? Es ist unmöglich zu verallgemeinern. Libyen kann man nicht vergleichen mit Ägypten. Ägypten hat 85 Millionen Einwohner, Libyen nur 6. In Ägypten gibt es eine lange Tradition von Staatlichkeit. Ägypten ist ein Staat, bevor es Geschichte gab. In Libyen ist es eine ziemlich moderne Angelegenheit, sonst waren die Stammstrukturen sehr ausgeprägt in Libyen. Ich neige auch nicht dazu, jetzt alle Prozesse in der arabischen Welt in einem Topf zu werfen. Und wir müssen damit leben, dass wir unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Modelle in der arabischen Welt von nun an haben wollen. Wir sind jetzt am ABC der Demokratisierung. Wir sind nicht so weit. Demokratie ist viel mehr als Wahlen, viel mehr als die Herrschaft einer Mehrheit über eine Minderheit. Und die Gesellschaften, die Jahrzehnte unter der Diktatur gelebt haben, sind beschädigt. Was Bildung angeht, was Debattenkultur angeht. Die Diktaturen haben die Länder mit Mülltonnen verstopft und verschlossen. Und jetzt kommen die Revolutionen, haben diese Mülltonnen aufgemacht. Und wir riechen das und wir sind sauer, als hätten die Revolutionen diesen Müll hervorgebracht. Revolution ist nichts mehr als ein Spiegel, der die Realität jetzt zeigt. Und wir müssen damit umgehen können, dass erstmal der Müll richtig entsorgt wird, dass die Trümmer der alten Häuser, die jetzt durch dieses politische Erdbeben gefallen sind, beseitigt werden, damit neue, andere Häuser entstehen. In Ägypten versucht man jetzt dann auf die gleichen Trümmern neue Häuser zu bauen. Das wird nicht funktionieren. Aber sagen Sie, wie soll man den Müll entsorgen, wenn ein Großteil der alten Machthaber und der Vertreter der alten Regimes noch an der Macht sind, die ja gar kein Interesse daran haben, sich zu verändern? Ja, es gibt ja mehrere Modelle. Entweder setzt man auf langfristige Entwicklung, so dass es eine Mischung gibt von alt und neu, so dass etwas ganz Neues entsteht, dass es friedlich miteinander umgeht. Oder es gibt natürlich auch die französische Lösung, als die jungen Franzosen damals vor 220 Jahren gemerkt haben, dass die Konterrevolutionen am Erstarken sind, dann gingen sie selber in die Offensive und haben eigentlich sich bewaffnet und haben angefangen, die Feinde der Revolution zu entsorgen. Das Ergebnis war ein Massaker, Guillotinen überall. Und ich weiß nicht, ob ich mir sowas wünschen würde für die arabische Gesellschaft. Das wird dann sich in die Länge ziehen. Es muss eine zivilisierte Lösung geben. Und so müssen wir damit rechnen, dass die alten Kräfte nicht über Nacht absterben oder die Macht freiwillig abgeben. Diese Prozesse müssen erkämpft werden, die Befreiungsprozesse. Das Bewusstsein muss in dieser Generation bleiben. Und diese Generation ist stark und ist dominant, die Tahrir-Generation, die Freiheit will, die Demokratie will. Sie hat aber noch keine politischen Strukturen. Das wird eine Weile dauern, bis diese Generation auch die bestimmende Kraft in der Gesellschaft ist. Nicht nur medial, sondern auch politisch. Und damit diese Generation diese Chance bekommt, darf die Wirtschaft nicht in sich zusammenbrechen. Weil wenn das Projekt Befreiung oder Freiheit an die Wirtschaft scheitert, dann auf die Fundamentalisten und die Hardliner einer Gesellschaft blühen immer auf den Trümmern von gescheiterten Experimenten. Kürzlich hörte ich einen Ägypter sagen, die Mauer der Angst ist eingestürzt. Das ist der einzige Erfolg, dass das Volk wagt, Nein zu sagen. Ist Ihnen das zu wenig oder kann man diesen Erfolg gar nicht hoch genug einschätzen? Und wäre das nicht vielleicht der größte gemeinsame Nenner der verschiedenen nationalen Bewegungen? Das ist erstmal auf jeden Fall der gemeinsame Nenner. Wenn man bedenkt, was vorher war und was jetzt ist in Bezug auf Angst, in Bezug auf sich selbst einbringen, seine Stimme erheben für Frauen und für Männer, dann ist es ein Riesenerfolg. Ich bin in Ägypten aufgewachsen, in einer Gesellschaft, wo es verboten war, dass 5 Menschen sich auf der Straße versammeln, wenn sie nicht zu der gleichen Familie gehören. Man hat sich daran gewöhnt, dass man Mubarak beim Namen nicht nennt. Sonst wird es gefährlich. Man hat sich daran gewöhnt, dass die Nachbarn möglicherweise Spitzel der Polizei sind. Man hat sich irgendwann nicht mehr zugetraut, vor der eigenen Familie den Staat zu kritisieren, weil manche Familienmitglieder dachten, der testet mich jetzt. Und dann dachte man, ich muss ihn anzeigen, sonst bekomme ich Ärger. Und es kam zu sehr, sehr blöden Situationen. Ich wuchs mit der Gewissheit, auf, dass Mubarak mein ewiger Präsident ist. Es gab drei Naturgesetze sozusagen. Oder die Sonne kommt vom Osten auf oder geht vom Osten auf, im Westen geht sie unter und Mubarak ist der Präsident. Daran sollte sich nichts ändern. Mein jüngerer Bruder ist mit dem Internet aufgewachsen. Und solche gottgegebenen Gesetze galten für ihn nicht. Und er hat angefangen, Fragen zu stellen. Warum? Und warum soll sein Sohn nach ihm Präsident werden? Und er hatte keine Angst, das in Chatrooms, in Blogs zu kommunizieren. Und so ist eine Generation aufgewachsen, die mit Tabus ganz anders umgeht. Und zwar Tabus jeglicher Art. Das Internet hat das möglich gemacht. Und ich vergleiche das Internet schon mit dem Buchdruck in Europa vor 500 Jahren. Das führte zum Sturz des Wissensmonopols der Kirchen und der Gelehrten, sodass der einfache Mensch auch Zugang zum religiösen, aber auch zum weltlichen Wissen. Und das ist die Voraussetzung für die Befreiung von Angst. Man ist ängstlich, wenn man nichts anderes weiß, wenn man keine Alternativen und Optionen um sich hat. Und diese Angst ist in der Tat eingestürzt und hat viele positive Ergebnisse hervorgebracht, aber auch einige negativ. Weil wir haben es jetzt zu tun mit Massen, die sich selbst ermächtigt fühlt. Und diese Selbstermächtigung kann ihnen auch im Wege stehen, wenn jeder eine Stimme hat, aber man nicht genau weiß, was man auch aus dieser Stimme machen kann. Zu diesen Fragen stellen, wie Sie es am Beispiel Ihres Bruders, Ihres jüngeren Bruders dargestellt haben, zu diesem Nein sagen, gehört ja auch die Möglichkeit der Gewalt zu widerstehen und auch selbst Folter am eigenen Leib und grausame Tötungen von Freunden und Familienmitgliedern in Kauf zu nehmen und weiter zu kämpfen. Die jungen Araber hatten früher ihre Misere als Schicksal empfunden. Sie dachten, das ist der Wille Gottes, dass wir so leben. Jetzt empfindet man das, was geschieht, als Ungerechtigkeit und man ist bereit, gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Man nimmt natürlich in Kauf, dass man selbst stirbt oder dass einige Familienmitglieder auch in Gefahr kommen. Und das tun die Leute heute nicht, um den Märtyrertod zu finden. Und es war nicht die Religion, die die Menschen motiviert hat, auf die Straße zu gehen. Die ersten, die auf der Straße gingen, waren säkulare Menschen. Ich würde beinahe sagen, die Revolution fand trotz der Religion statt und nicht wegen der Religion. Und ich glaube auch, sollte es zur Reform und Demokratisierung in der arabischen Welt kommen, dann wird das trotz der Religion und nicht wegen der Religion sein. Wie tragfähig ist ein solches, auch gruppendynamisches und emotional hoch aufgeladene Erleben für die Umbildung einer ganzen Gesellschaft und eines ganzen kulturellen Großraums, wie es die arabische Welt darstellt? Zuerst sollte man für die einzelnen Staaten dann sich überlegen, wie die Lösung ist. Eine Gesamtlösung für die arabische Welt gibt es nicht. Wie tragfähig das ist, dann sollten wir, genauso wie wir auch die Bewegung mit anderen Revolutionen verglichen haben, die Umbrüche weltweit studieren und schauen, wer hat diese Umbrüche zustande gebracht. Waren es immer die Mehrheiten oder eine kleine aktive Minderheit, die so eine Art Elite gebildet hat und dadurch auch die Gedanken der Reform und der Veränderung in die Bevölkerung hineingetragen haben. Und das muss so auch geschehen in der arabischen Welt. Man kann nicht darauf warten, dass die Mehrheit der Bevölkerung revolutionär wird, dass die Mehrheit der Bevölkerung säkular wird, dass die Mehrheit der Bevölkerung so oder so wird, sondern es gibt eine aktive Minderheit jetzt, die für Veränderung und für Demokratisierung kämpft und sie will eine Chance bekommen, mit diesem Konzept durchzukommen. Und diese Bewegung hat natürlich auch viele Feinde. Ich habe vorhin von diesem inneren Kampf der Kulturen gesprochen. Dieser innere Kampf der Kultur findet zwischen den Militärs und der Demokratiebewegung statt. Zwischen fundamentalistischen Islamisten und Liberalen. Also ich will jetzt nicht alle Muslime in einen Topf werfen. Es gibt auch religiöse Menschen, die demokratisch sind. Und dieser innere Kampf der Kulturen wird eine Weile toben, aber dieser Kampf wird asymmetrisch geführt. Das heißt, wenn wir bedenken, in Ägypten zum Beispiel bekommt der Militärrat 1,5 Milliarden Dollar jährlich von Amerika. Die Salafisten, die streng religiösen, bekommen Milliarden von Saudi-Arabien jedes Jahr. Die Muslimbrüder bekommen Milliarden aus den Golfstaaten. Und die säkulare Bewegung, die freiheitliche Bewegung, die für Freiheit kämpft, bekommt aus dem Westen, eigentlich aus dem natürlichen Verbündeten, Skepsis und Ungeduld. Und das ist natürlich unfair. Und das ist das, was sich eigentlich verändern sollte. Und jeder sollte sich fragen, wohin führt diese Skepsis von mir? Ich lasse Menschen dadurch eigentlich im Stich. Diese Leute erwarten Unterstützung, zumindest moralische Unterstützung. Indem ich sage, das wird nichts, das wird sowieso nichts, dann lasse ich junge Frauen und Männer im Stich, die ihr Leben riskieren für die Freiheit. Ich habe durch sehr viel Gedichte, Erzählungen und Texte von arabischen Schriftstellern gelernt, wie sie ja das, was wir als Fortschritt und was wir als Wollen einer anderen Gesellschaft empfinden, wie sie da eben doch das darin immer beschlossene Leid und die Schmerzen und die Tränen, die Angst, die Folter zum Ausdruck bringen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass die Menschen ununterbrochen sterben, zu Tausenden sterben sie. Aber wir haben eigentlich, weil es diese Größenordnung erlangt hat, die Fühlung zu dem Einzelnen verloren. Ja, es gab immer in der Geschichte zwei Motoren des Fortschritts. Das war Krieg und Revolutionen. Damit waren viele gesellschaftliche Umbrüche, Erfindungen, wissenschaftliche Entwicklung, die daran verknüpft waren, die auch den Fortschritt für die Menschheit ermöglicht haben. Und von diesen beiden Sorten haben wir in Europa seit langer Zeit nichts mehr. Kein Krieg mehr seit langer Zeit und keine wirkliche Revolution mehr. Ausnahme die ostdeutsche Revolution dann 89 und die Wende in Europa, wenn man das so sehen will. Und wenn man so lange friedensverwöhnt wird, dann wird man übersättigt und nimmt man die Freiheit als eine Selbstverständlichkeit und entwickelt eine Hornhaut gegen andere Völker, die für Freiheit kämpfen. Und man nimmt nicht mehr so an deren Schicksal teil. Und ich erinnere mich ganz genau, ich kam gerade aus Ägypten, hatte gerade viele Verletzte gesehen und traurige Schicksale miterlebt. Und zwei Tage danach fragt mich einen eigentlich netten deutschen Freund, können die Menschen überhaupt in Ägypten verstehen, was Freiheit bedeutet? Dann habe ich gesagt, vermutlich nicht. Es wäre sehr gut, wenn du mal mit mir nach Ägypten gehst und deine Erfahrung mit Freiheit ein bisschen unterrichtest. Wann hast du zum letzten Mal zum Beispiel für Freiheit gekämpft? Wie hast du diese Freiheit überhaupt erlangt? Du hast es doch geerbt. Du hast dafür nichts getan. Und jetzt redest du herab auf Menschen, die ihr Leben täglich riskieren für diese Freiheit. Im Moment sehe ich nirgendwo auf der Welt ein frischeres Verständnis von Freiheit, mehr als in der arabischen Welt, wo die Menschen aktiv etwas tun, um ihre Freiheit zu erlangen. Und das ist im Bewusstsein vieler Menschen noch gar nicht angekommen. Man nimmt bestimmte Sachen, die in den Medien immer vorkommen, für naturgegeben, als hätten wir die Freiheit hier in Europa mit Löffel gegessen und als wäre die Freiheit etwas Genetisches. Für manche Leute ist es möglich und für manche ist es nicht. Was für eine Überheblichkeit, was für eine Arroganz. Wagen Sie eine Zukunftsaussage über Syrien und von da ausgehend über die arabische Welt? Eine Zukunftsaussage oder Vision für irgendein Land ist im Moment sehr schwierig. Es verändert sich sehr viel, sehr schnell, unabhängig von den Erwartungen von Menschen, die für Freiheit kämpfen und unabhängig von den Erwartungen und Methoden deren Peiniger. Die verfahrene Situation, sei es in Syrien oder Ägypten oder in Jemen, ist verfahren, weil die Diktatur viel zu lange gedauert hat. Nicht, weil viele denken, die Diktatur hätte so viele Prozesse verhindert. Nein, die Diktatur hat nur die versteckten Krankheiten der Gesellschaft daran gehindert auszubrechen. Aber eine Krankheit musst du erst ausbrechen, damit sie geheilt wird, damit man das auch richtig eine Diagnose geben kann. Und das geschieht in Syrien. Das wird auch in der Zukunft in Syrien geschehen. Ich weiß nicht, wie hoch der Preis sein will, aber das, was geschieht, musste geschehen und muss geschehen, damit die Gesellschaften sich gesund entwickeln können, damit sie diese Erfahrung endlich mal mit sich selbst machen können, mit sich selbst hadern können, verhandeln können. Das durften sie Jahrzehnte und Jahrhunderte lang nicht. Und jetzt ist es an der Zeit. Ich möchte doch noch eine kleine Detailfrage stellen, weil sie mich über Wochen jetzt so beschäftigt hat und eigentlich die Situation, unsere Gesprächssituation nicht vorübergehen lassen möchte, ohne Sie das zu fragen. Ein Bericht von Jürgen Todenhöfer hat mich völlig verunsichert, weil er in Damaskus Gespräche geführt hat mit Menschen, die Wahrheit und Wahrhaftigkeit der Aussagen der Rebellen von Grund auf in Frage stellen. Und Sie sagen, dass auch Handyfilme gefälscht wurden, dass es Bilder gibt, die aus dem Irak von 2007 stammen und aus dem Libanon von 2008 und dass einige schwere Angriffe auf Zivilisten auch von den Rebellen ausgeübt worden seien. Das stellt natürlich die Frage, man muss das Volk wohl bewaffnen, damit es nicht abgeschlachtet wird, aber wie weit dürfen die Aufständischen mit diesen Waffen gehen? Ich bin sehr, sehr enttäuscht über den Bericht von Herrn Todenhöfer, weil das automatisch irgendwie den Diktator, ob er das wollte oder nicht, das sei dahingestellt, das will ich ihm gar nicht unterstellen. Aber so kommt der Diktator irgendwie ins positive Licht. Man sieht dann ein Bild noch, wo er neben dem Assad sitzt. Und natürlich. Er führt sein Pazifismus ihn einfach in diesem Punkt völlig in die Irre. Und wenn es nach Herrn Todenhöfer ginge, wäre Gaddafi heute noch an der Macht und Mubarak immer noch an der Macht und wäre die Stadt Benghazi vollkommen zerbombt, aber er bleibt Pazifist. Ja. Pazifist kann man nicht bleiben im Angesicht des Terrors. Und natürlich gibt es auch Seiten der Rebellen Manipulationen, auch in der Information. Aber wo ist die professionelle Propagandamaschine? Das liegt bei Assad. Wo werden die Berichte regelrecht verfälscht? Die Tatsachen gedreht. Das macht Assad und sein Regime. Und man braucht jetzt nicht Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes zu werden, um zu wissen, wer der Brutalere ist in Syrien und welche Methoden das Regime benutzt an Folter, Verschleppung, Tötung und so weiter. Die Zahl der Toten ist bekannt und vermutlich viel mehr als die offizielle Zahl. 6.000 ist die offizielle, aber ich glaube auch, dass es viel mehr ist. Das ist viel, viel mehr. Das wird sich alles zeigen, was für Massengräber dann danach kommen. Ich habe Freunde in Syrien und erfahre von denen, wie grausam das Regime mit den Menschen umgeht, wie Kinder abgeschlachtet werden. Das sind alles Realitäten. Es geht nicht darum, dass der Westen irgendwelche Ansprüche da in der Region hat, sondern es geht im Moment um einen Feuerwehreinsatz wie damals in Libyen, Menschen zu retten, die jeden Tag leiden, die abgeschlachtet werden. Die schweren Waffen liegen bei Assad, sind bei Assad und er geht mit seinen Waffen gegen seine Bevölkerung vor und das darf nicht hingenommen werden. Deswegen ist so ein Bericht wie von Jonathan Littell in der Hölle von Homs, das ist eigentlich der Gegenbericht dazu. Und der zeigt auch die ganze Absurdität dieses gut gemeinten Textes. Todenhöfer ist einer, der immer etwas Gute will. Aber ich erinnere mich. Aber der Weg zur Hölle ist sehr oft auch mit guten Absichten gepflastert.